Ich möchte dich noch einmal sehen von Paul July, aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ich möchte dich noch einmal sehen von Paul July. Ich möchte dich noch einmal sehen im Garten unter Bäumen stehen und deiner süßen Stimme lauschen und Liebesworte mit dir tauschen, wenn Frühlingslüfte wehen. Ich möchte dich noch einmal sehen in jenem trauten kleinen Raume. Wir saßen am Kamin, du nicktest mir manchmal schweigend zu und blicktest dann wieder wie im Traume. Ich möchte dich noch einmal sehen wie damals, als dein Mund sich scheute, sich zu verraten, mir zu sagen, dass unruhvoll dein Herz geschlagen, dass dich mein Kommen freute. Ich möchte dich noch einmal sehen an jenem stillen Sommerabend bei silberweißem Mondenlichte, an deinem lieben Angesichte mein trunkenes Auge labend. Ich möchte dich noch einmal sehen vor dem verwitterten Portale, wo ich mit tränennassen Wangen und schwerem Herzen dich umfangen zum allerletzten Male. Ich möchte dich noch einmal sehen, noch einmal deine Stimme hören. Ein Blick würd meinen Kummer stillen. Aufs Neue wollte ich deinetwillen mein Jugendglück zerstören. Ende von Ich möchte dich noch einmal sehen von Paul July.